Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Das Coronavirus, es verbreitet sich weiter. Gleichzeitig aber meldet die Weltgesundheitsorganisation, dass nicht nur Verschwörungstheorien falsche Informationen verbreiten, sondern auch diese Internet-Trolle, die bezahlt werden, um Menschen zu verängstigen. Hartwig Tegeler hat sich deshalb Gedanken gemacht, inwieweit das Kino mit seinen Bildern steuert, was wir wahrnehmen, denken und fühlen. Das Virus heftet sich an die Zelle wie ein Schlüssel in das passende Schloss. Irgendwo auf der Welt traf das falsche Schwein auf die falsche Fledermaus. Zwei Experten analysieren ein tödliches Virus. Haben Sie je etwas Vergleichbares gesehen? Nein. Und es verändert sich weiter. Es versteht uns weit schneller, als wir es verstehen. Es hat ja auch nichts anderes zu tun. Nein, hier hören wir nicht zwei Wissenschaftler der WHO auf einer global übertragenen Pressekonferenz über das Coronavirus sprechen. Es ist eine Szene aus Steven Soderberghs Virenthriller Contagion, Englisch für Ansteckung. Bei iTunes in diesen Tagen zum Download-Hit avanciert, als ob das Schauen dieses Spielfilms eine eine Orientierungslücke füllen könnte, die in der Realität im Umgang mit den Corona-Infektionen klafft. Der Eindruck, dass sich die beiden Wissenschaftler in diesem 10 Jahre alten Film über das Heute unterhalten, verstärkt den Eindruck, dass das Fiktive hier auf surreale Weise real, fast dokumentarisch wirkt. Zunächst ist nur ein Husten zu hören. Gwyneth Paltrow als Mitarbeiterin eines Bergbauunternehmens auf dem Hongkonger Flughafen hat sich infiziert. Zu Hause in den USA stirbt sie auf rätselhafte Weise innerhalb kurzer Zeit. In einer Albtraummontage bereist Steven Soderbergh quasi nun die Infektionsstationen. Von Hongkong nach London, nach Minneapolis, nach Tokio, da wo die ersten Infizierten sterben. Das Virus, es wird sich ausbreiten. Es ist in der Welt. Flughäfen, hustende Menschen, Menschen mit Atemschutz. Später, wenn die Pandemie quasi explodiert ist, Männer in den weißen Vollkörperanzügen. Sind das die Bilder aus den Nachrichten oder die aus dem Kino? Realität und Fiktion geben sich in unserem Bilderzeitalter die Hand. In Contagion und den anderen Virenthrillern. In jedem Fall. Stand gestern Abend sind 5 Tote und 32 Verdachtsfälle. Wie in Contagion springt das tödliche Virus auch in Outbreak, lautlose Killer von 1995, vom Tier auf den Menschen über. Wolfgang Petersens Film beginnt mit einem Zitat des Molekularbiologen Joshua Lederberg. Die einzige Bedrohung für die Vorherrschaft des Menschen ist das Virus. Outbreak beschwört also von Beginn an effektreich das Apokalyptische, transportiert durch den Viren Alltagshorror. Alarmierend hohe Sterblichkeitsrate. Alles innerhalb eines Radius von 3 Meilen. Aber die Angst, die Urangst, an die der Virenthriller andockt, woher stammt sie? Der afrikanische Medizinmann in Outbreak gibt der Gier des weißen Mannes die Schuld. Er glaubt, dass die Götter von den Männern, die die Bäume fällen, im Schlaf geweckt worden sind. Sie sollten dort aber nicht sein und das hat die Götter verärgert. Der Dschungel und die Tierwelt in Outbreak, lautlose Killer, sie haben nichts Liebreizendes, sondern nur Dunkles, Bedrohliches. Die Furcht davor, was da tödlich lauert, wird psychoemotional in uns angetrieben von der Ahnung, dass unsere Naturbeherrschung den Bogen überspannt hat und nun die Natur zurückschlägt. Und wenn sich das alles mit sinistren Biowaffenplänen des industriell-militärischen Komplexes und der Globalisierung verbindet, Flugverkehr, Warenströme, dann hat das Virus alle Chance zu springen, sich zu verbreiten, uns zu eliminieren. Zur Erinnerung, die Mutter aller Virusfilme, Terry Gilliams 12 Monkeys, endet mit der Szene auf dem Flughafen, wo dann die Pandemie ihren Ausgang nimmt. Und nun die Frage, auf die in der Realität wie in der Dramaturgie eines Films alles hinausläuft. Wie geht der Mensch mit der Ausbreitung des Virus um? Wird sein Handeln solidarisch, gar empathisch bestimmt sein oder vom Gegenteil? Das Virus-Infektionsgenre, der Zombie-Film, beantwortet diese Fragen extrem pessimistisch. Mit den Nullerjahren und Danny Boyles Film 20 Days Later ist der Zombie ja nicht nur der altbekannte wiederbelebte Tote, sondern das von einem Virus infizierte menschliche Wesen. Viel von unserem unbewussten Angstmaterial geht in dieses Narrativ ein. Bei Danny Boyle, genauso wie in Francis Lawrence Film I Am Legend, hier sind die Zombies ebenfalls Opfer einer Virusinfektion, stellt sich am Ende gar die Frage, ob die Infizierten/Untoten nicht ein menschliches Bewusstsein behalten haben. Einer der berührendsten Zombie-Filme ist der Arnold Schwarzenegger-Film Maggie von 2015. Wir sehen den mürrischen Farmer, Schwarzenegger, der verzweifelt zuschauen muss, wie seine infizierte Tochter kurz vor der Verwandlung in eine Untote steht. Ich kann einfach nicht mehr. Du musst es tun. Eine herzzerreißende Szene. Bitte. Dieses Ende von Maggie, heute gesehen, macht klar, wie unsere Emotionen angesichts des aktuellen Geschehens sich mit den fiktiven Bildern, die wir kennen, verschlingen. Beide befeuern sich gegenseitig. Schwer ist das eine in unserem Inneren von dem anderen zu trennen.